Erster an diesem Tag halten 7 Frauen einen Mann fest. Sie sagen, wir essen unser Brot selbst und tragen unsere Kleider selbst. Wir wollen deinen Namen tragen und keine Schande haben. Zweiter an diesem Tag wird, was Gott wachsen lässt, schön sein. Es ist für die geretteten Menschen in Israel. Auch die Ernte des Landes wird groß und herrlich sein. Dritter, die Menschen, die in Zion und Jerusalem bleiben, werden heilig genannt. Das sind alle, die in Jerusalem leben. Vierter, Gott wird den Schmutz der Frauen in Zion wegwaschen. Er wird die Sünden Jerusalems reinigen. Das macht er durch sein Gericht. Fünfter, dann wird Gott über dem Berg Zion sein. Er macht am Tag eine Wolke und Rauch. In der Nacht macht er ein helles Feuer. Das ist ein Schutz über allem. Sechster, es wird eine Hütte geben. Sie gibt Schatten vor der Hitze am Tag. Sie ist auch ein Schutz vor Sturm und Regen.